gerade vor mir. Ich seh dich gerade vor mir. Megan, damals in Irland. Ich war so allein, nur am Saufen, wie ein Schwein. Mit dir, ich seh dich gerade vor mir. Ich seh dich gerade vor mir. Megan, damals in Irland. Ich knallte nur dich, ne geile Zeit. Sommerlicht mit dir. Ruf mich an, du musst. Ruf mich an, sonst ist Schluss. Megan, Megan, oh Megan. Ich seh dich grad vor mir. Ich seh dich grad vor mir. Megan, damals in Irland. Ich fraß meistens Fisch, nur einmal Lamm unterm Tisch. Mit dir, ruf mich an, du musst. Ruf mich an, sonst ist Schluss. Megan, Megan. Ich seh dich grad vor mir, ich seh dich grad vor mir, Megan. Oh yeah.